SWR 2 Zeitwort. Der 4. Februar 1789 lieferte ein Wahlergebnis, das aus heutiger Sicht schlicht unglaublich ist. Ein amerikanischer General, der erklärt, nicht in die Politik, sondern endlich in den Ruhestand gehen zu wollen, wird mit 100% der Stimmen aller Bürger zum Präsidenten gewählt. Und das, obwohl er nicht einen einzigen Dollar für seinen Wahlkampf ausgegeben hat. Dieses Wahlergebnis war möglich, weil George Washington bereits vor seinem Amtsantritt Geschichte geschrieben hatte. 14 Jahre zuvor, 1775 war es gewesen, als die amerikanischen Kolonien in den Unabhängigkeitskrieg eintraten und Großbritannien die Ostküste mit der größten Armada angriff, die die Welt je gesehen hatte. Die Kolonien waren hoffnungslos unterlegen und trotzdem gewannen sie. Denn ihr Oberbefehlshaber brillierte als Taktiker. General George Washington gewann diesen Krieg für die Kolonien. Die siegreichen 13 Staaten von Maine im Norden bis Georgia im Süden waren allerdings so zerstritten, dass ihre Zweckgemeinschaft zu zerfallen drohte. Schließlich schickten sie 55 Delegierte nach Philadelphia, um die zukünftigen Machtverhältnisse auszuhandeln. Dem geachteten General Washington übertrug man den Vorsitz der Konferenz. In der brütenden Hitze des Sommers 1787 rangen die Teilnehmer 3 Monate lang miteinander. Mehrfach drohten sie, die Konferenz platzen zu lassen. Dass sie trotzdem gemeinsam das komplexe demokratische System der USA entwickeln konnten, erscheint kaum zu glauben. Und genau hier, meint der ehemalige Richter am Supreme Court, Justice Kennedy, hier liegt die wichtigste Leistung im Leben George Washingtons. Er bat höflich darum, dass alle beisammen blieben. Und dem General kehrte man nicht den Rücken. But he would say, gentlemen, please stay. And you didn't walk out on the general. Die Delegierten richteten das System der Gewaltenteilung ein und verliehen darin einem Mann an der Spitze große Macht über die Regierung. Als die Bürger im Anschluss diesen Präsidenten erstmals wählen sollten, befürchteten viele, in ferner Zukunft könne ein Tyrann die Machtfülle ausnutzen. Der hochgeachtete General Washington aber war über jeden Zweifel erhaben, und so fielen alle abgegebenen Stimmen auf ihn. Der General war plötzlich zum Hauptgestalter eines neuen politischen Systems in einem neuen Staat geworden. Das brachte enormen Druck, sagt Historiker David Heidler. Jeder Satz, den Washington schrieb, war unwiderruflich und würde das Land für alle Zeit prägen. And will not just affect what's going on right then with that sentence, but all the other sentences that will follow it forever. Washington führte etwa die Tradition der Inaugurationsrede zu seiner Vereidigung ein, obwohl die verfassungsmäßig nicht vorgesehen war. Sein ursprünglicher Entwurf umfasste 70 Seiten, am Ende aber fiel sie knapp aus. Dass der Präsident nicht lange sprechen wollte, lag wohl auch an seinen Zähnen, oder besser gesagt den Zähnen, die er im Mund hatte, denn das waren nicht seine eigenen. The animal teeth are coming from probably cows and horses. 2 Bleiprothesen, besetzt mit Zähnen von Menschen, Pferden und Kühen. Dabei achtete der neue Präsident penibel auf Äußerlichkeiten. Er durchdachte sogar, wie der Modestil des Präsidenten weniger aristokratisch wirken könnte. Sein ausgleichendes Amtsverständnis offenbarte sich dann vollends mit dem Ende seiner Regierungszeit. George Washington, der Mann, der mit 100% der Stimmen gewählt worden war, gab seine Macht freiwillig ab. Er trat nach 2 Amtszeiten von sich aus nicht mehr an. Auch damit hatte George Washington einen Präzedenzfall geschaffen für alle US-Präsidenten, die nach ihm kommen würden.